контрольная работа 6b, задание 8. Walter und Rolf kommen in eine Gaststätte. Sie nehmen an einem Tisch Platz. Da kommt der Ober. Guten Tag, hier ist die Speisekarte. Danke. Was bestellen wir, Walter? Ich nehme Hühnerbrühe. Und du, Rolf? Ich möchte Kalbsbraten bestellen. Möchten Sie Kalbsbraten mit Gurkensalat? Mit Gurkensalat, bitte. Und Sie? Eine Hühnerbrühe und Schnitzel mit Kartoffeln. Trinken Sie etwas? Bringen Sie uns 2 Gläser Bier. Hier sind das Bier und die Hühnerbrühe. Den Kalbsbraten und das Schnitzel bringe ich Ihnen gleich. Guten Appetit. Danke.